Wir fangen inshallah an mit Surat At-Takathur. Wir sind angekommen bei Surat Nummer 102. Surat At-Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Hakum At-Takathur, Hatta Zurtum Al-Maqabir, Kalla Saufa Ta'lamun, Thumma Kalla Saufa Ta'lamun, Kalla Lau Ta'lamun Ilm Al-Yaqin, Latarabunna Al-Jahim, Thumma Latarabunnaha Ayn Al-Yaqin, Thumma Latus'alunna Yawma Idhin Anin Na'im. Diese 8 Ayat wollen wir heute ein bisschen zusammen näher studieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus der Sitzung herausgehen mit unvergebenen Sünden, denn Allah ist dazu imstande. Deswegen bitten wir ihn darum. Surat At-Takathur, ich lese wie immer erst einmal die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht. Keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Abermals keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Verständnis gibt in Bezug auf diese Ayat, sodass wir sie verstehen und dass die Bedeutung der Ayat Allah subhanahu wa ta'ala in unsere Herzen gelangt und wir dementsprechend handeln, liebe Geschwister. Die Vermehrung auf Arabisch Takathur, jeder von euch kennt vielleicht das Wort auf Arabisch Kathir. Kathir heißt viel, daher kommt dieses Wort. Takathur heißt es, dass man sich etwas anhäuft, immer mehr anhäuft. Und Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura, die nach den meisten Ulama eine mekkanische Sura ist, kritisiert diejenigen Menschen, die entweder etwas vermehrt anhäufen, das heißt immer mehr ansammeln, diejenigen, die etwas immer verhäuft ansammeln, um damit zu prahlen, oder Leute allgemein, die etwas anhäufen von weltlichen Dingen, um damit zu prahlen, war die erste Ansicht. Und die zweite Aussage der Ulema ist, dass sie damit vom Jenseits abgelenkt werden, vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Vermehrung lenkt euch ab von was oder wovon? Vom Gedenken Allahs, vom Dhikr, und lenkt euch ab vom Gutes tun, vor den Al-Amal As-Salih. Und die Vermehrung von weltlichen Gütern lenkt euch ab davor, kann man sagen, vor dem Sinn eurer Erschaffung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ja uns mitgeteilt, dass wir erschaffen worden sind, um Allah azza wa jal zu dienen. Und wenn wir in diesem Leben die Zeit verschwenden oder in diesem Leben die Zeit opfern für etwas anderes, als wofür wir erschaffen worden sind, dann haben wir unsere Zeit verschwendet und dann lenken wir uns ab vor dem, was wirklich wichtig ist. Das heißt, eine Person, die sich mit weltlichen Dingen beschäftigt, wenn sie das macht, um damit zu prahlen, so ist das eine verpönte Sache sowieso. Aber wenn sie das macht, um mit Halal-Sachen, Sachen, die mubah sind, Sachen, die erlaubt sind, aber sie macht das zu viel, sodass sie vom Jenseits abgelenkt wird, dann wird diese Sache von Halal zu Haram. Und einfaches Beispiel ist das Arbeiten. Wenn jemand arbeitet, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Denn man arbeitet, um sein Geld zu verdienen, im Gegenteil, kann sogar verpflichtend sein. Aber wenn man arbeitet und dadurch die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber vernachlässigt, dann wird es ein Problem. Genauso wie das Lesen, wie das Schreiben, wie das Lernen, egal was es ist. Wenn man dadurch die Pflichten Allahs vernachlässigt, wird es ein Problem. Sogar das religiöse Wissen kann sein, dass es einem ein Problem wird. Warum? Wenn jemand zum Beispiel etwas lesen möchte über seine Religion und die Eltern zum Beispiel brauchen einen für irgendetwas anderes und in diesem Fall, wenn man dann nicht seinen Pflichten nachkommt, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat, dann ist es eine Sache, die verpönt ist, weil es kann ja nicht sein, dass man etwas Freiwilliges macht und dadurch etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt hat, vernachlässigt. Diese Art Vermehrung und dieses sich Dinge anhäufen, der eine häuft sich Geld an, der andere häuft sich irgendetwas anderes an, hat kein Ende, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديين Das heißt, wenn der Mensch zwei Oasen oder zwei Täler voller Gold hätte, dann würde er sich einen dritten Tal wünschen. Oder wenn er ein ganzes Tal hätte voller Gold, hätte er gerne ein zweites. Und wenn er zwei hätte, hätte er gerne ein drittes. Und nichts wird seinen Mund stopfen, bis auf den Sand. Bis auf den Sand oder die Erde. Das heißt, wenn er gestorben ist, dann wird er aufhören, gierig zu sein. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es passieren, dass man das bis zum Ende seines Lebens macht. Und deswegen gibt es eine schöne Erzählung, ich weiß nicht, nennt man vielleicht Anekdote oder ähnlich. Diese Person hat einen Freund gehabt und dieser Freund war immer beschäftigt. Er hat immer keine Zeit gehabt. Man hat ihm immer gesagt, komm doch mal mit in die Moschee, komm doch mal mit zum Gebet, komm doch mal, steh doch auf, mach doch dies und das. Man hat ihn immer zu Gutem aufgefordert und er hat immer gesagt, ich habe keine Zeit, muss was anderes machen. Eines Tages hat er ihm gesagt, pass mal auf, komm mal mit an einem ganz anderen Ort. Ich möchte dir etwas Wichtiges zeigen. Da kam er mit ihm und dann hat er ihn zum Friedhof gebracht. Und als er am Friedhof war, hat er ihm gesagt, siehst du diese ganzen Gräber, die vor dir sind? Er sagte, ja, und was mit denen, was willst du mir zeigen? Er sagte, alle diese Leute, die in den Gräbern sind, alle haben das, was sie angefangen haben, nicht zu Ende gebracht. Sie alle haben irgendwas gemacht und waren damit nicht fertig und sind irgendwann gestorben. Das heißt, das Leben, das ist so. Also es ist immer, wenn du etwas, du hast immer was zu tun, das ist ganz normal. Und du hast immer eine Aufgabe, der du nachstrebst. Aber es wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo du diese Aufgabe, wo du jetzt gerade beschäftigt bist, dass du sie nicht zu Ende führen kannst. Weil jeder Mensch muss eines Tages sterben. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah, hatta zurtumul maqabir. Das heißt auf Deutsch, bis ihr die Friedhöfe besucht. Das heißt, die Vermehrung lenkt euch ab und wenn ihr so weitermacht, dann wird es so lange gehen, bis ihr die Friedhöfe besucht. Ein Ausdruck für was? Bis ihr sterbt. Bis ihr am Ende sterbt. Das hat also kein Ende. Und immer, wenn man reich ist, man möchte noch reicher werden. Wenn man 1 Million hat, man möchte eine zweite haben, eine dritte haben, eine vierte haben. Ja, weil der Mensch hat niemals genug, wie wir zweifellos wissen. Eine zweite Auslegung dieser Ayah. Und es wäre eine zweite Art, diese Ayah zu übersetzen. Auf Arabisch könnte man unter der Ayah verstehen, Al-Hakum al-Takathur hatta zurtum al-Maqabir. Das heißt, die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht. Aber man kann das Wort hatta, das kann auch bedeuten, statt bis, könnte auch bedeuten sogar. Das heißt, das Wort hatta hat mehr als eine Bedeutung. Ihr kennt zum Beispiel in Surat Al-Qadr Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ja, Frieden ist sie, das heißt die Nacht von Layl al-Qadr, bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Das Wort hatta bedeutet dort bis. Das heißt, es wird ein Endzeitpunkt gesetzt. Das Wort hatta kann aber auch bedeuten sogar auf Arabisch. Und dann könnten wir die Ayah wie folgt übersetzen. Die Vermehrung lenkt euch ab, so dass ihr sogar die Friedhöfe besucht. Und da gibt es eine Überlieferung dementsprechend dazu, unabhängig ist von der Authentizität. Es geht einfach darum, dass man das sprachlich auch verstehen kann. Eben, dass manche Leute sich gegenseitig, dass die Leute gegenseitig geprahlt haben. Das heißt, der eine hat von dem einen Stamm gesagt, wir haben viel mehr Anhängerschaft als ihr. Oder wir haben viel größere Leute als ihr. Wir haben viel, Größeres erreicht als ihr. Wir haben viel angesehenere Leute in unserem Stamm, als ihr angesehene habt. Sodass sie gegenseitig miteinander geprahlt haben und dann gesagt haben und zum Friedhöfern gegangen sind und der eine zum anderen gesagt hat, seht ihr, guck dir mal diese Gräber an, wir haben den, das ist unserer Verstorben, der hat das gemacht, der hat das geleistet, was habt ihr? Dass die Leute sogar so weit übertrieben haben. Diese zweite Ansicht ist auch eine, Ansicht, aber eher eine schwache Ansicht diesbezüglich. Abdullah ibn Shikhir, rahimahullah wa radiyallahu anhu, er sagte, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Die folgende Überlieferung ist in Sahih Muslim und sie zeigt, dass es hier beim Vermehren, bei der Vermehrung, tatsächlich um Vermehrung von weltlichen Dingen geht. Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu, er sagte, ich bin einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, als er gerade Al-Hakum al-Takathur am Lesen war. Also diese Sura, die wir gerade studieren. Danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mensch sagt, oder wortwörtlich, der Sohn Adam sagt, mein Vermögen, mein Vermögen. Also ein Ausdruck dafür, dass er sich Sorgen macht über sein Geld und er rennt seinem Geld hinterher. Und das ist ein ganzes, manche Leute, ihr ganzer Lebensinhalt ist nur das Geld, was sie haben. Und die vergessen, dass du wirst von deinem Vermögen, was hast du eigentlich von deinem Vermögen? Du hast das von deinem Vermögen, was du davon ausgegeben hast. Und das, was du davon nicht ausgegeben hast, davon hast du eh nichts mehr. Also ganz materiell gesprochen. Und der Mensch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch sagt, mein Vermögen, mein Vermögen. Und dann sagt er, ma min, ja, ibn Adam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait. Das heißt, hast du etwa von deinem Vermögen mehr als das, was du davon gegessen hast? Sinngemäß. Und hast du etwa von deinen Kleidern mehr als die du davon angezogen und abgetragen hast? Und hast du etwa von deinem Vermögen mehr als das, was du davon gespendet hast und somit vorausgeschickt hast? Das sind drei Beispiele, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns zeigt, was man mit seinem Vermögen machen kann. Das erste Beispiel ist allgemein dein Geld, was du hast, oder deine Güter. Was hast du davon? Was hast du von deinem Geld? Was hast du von deinem Gold? Was hast du von deinen Grundstücken? Was hast du von diesen Sachen? Du hast davon nur das, was du auch wirklich verwendest. Und das ist ja das Seltsame, dass der Mensch sich immer mehr anhäuft beiseite, zumindest strebt er danach, obwohl das meiste davon, gerade bei den sehr, sehr reichen Menschen, das meiste davon werden sie niemals für sich selbst ausgeben. Und das meiste vererben sie an Leute, die nach ihnen kommen. Insofern haben sie selbst davon am wenigsten gehabt. Und das werden sie am besten merken, wenn sie eines Tages sterben. Weil in dein Grab wirst du ziemlich genau nur deine guten Taten mitnehmen und sonst wirst du gar nichts mit in dein Grab reinnehmen. Das zweite Beispiel ist, er sagte, hast du etwa von deinem Vermögen mehr als das, was du davon angezogen und abgetragen hast? Gemeint ist die Kleider, die man angezogen hat, und alles andere davon wird man auch nicht davon haben. Und das dritte Beispiel ist, und das ist das wahre Beispiel, das, was dir wirklich was bringen wird, Yawm al-Qiyamah, und hast du etwa von deinem Vermögen mehr als das, was du davon gespendet hast und somit vorausgeschickt hast? Vorausgeschickt gemeint ist damit, dass man etwas spendet für Allah und man weiß, dass man das am jüngsten Tag wieder zurückbekommen wird. Weil du wirst von Allah subhanahu wa ta'ala jede gute Tat 10-fach zurückbekommen. Und deswegen, wer Sadaqa gibt, wer Spenden gibt, der hat Iman. Weil er gibt das und ist sich so sicher, dass dieses Geld irgendwie, er weiß nicht wie, es kommt aber ihm zugute eines Tages. Und spätestens am Tag der Auferstehung, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht vergessen haben, dass du diese Spende gemacht hast für ihn, subhanahu wa ta'ala, und er wird es dir zurückgeben, aber nicht in Form von Geld, weil damit kannst du am Tag der Auferstehung nichts anfangen, weil es entwertet ist, sondern du wirst am Tag der Auferstehung gute Taten bekommen dafür und um Rangstufen erhöht werden und deine Sünden werden vergeben werden für deine Spende, die du hergegeben hast. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden und er weist auch darauf hin, dass hiermit gemeint ist, dass man tatsächlich sich immer mehr Sachen aneignet, bis man eines Tages sterben wird. Wallahu alam. Der Ausdruck im Koran, Surtum, kommt vom Verb Zara. Zara bedeutet besuchen. Und das heißt, Allah sagte, bis ihr die Gräber besucht. Und ihr wisst, jeder Besucher wird eines Tages seinen Gastgeber wieder verlassen. Das heißt, du besuchst jemanden, das bedeutet, du gehst kurz zu ihm hin und du hast nicht die Absicht gehabt, bei ihm lange zu bleiben, sondern du bereitest ihm oder du bestattest ihm einen kurzen Besuch und dann verlässt du ihn wieder. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Mensch in seinem Grab nicht auf immer und ewig bleiben wird, sondern er wird dort nur für relativ kurze Zeit verweilen im Vergleich zu der Zeit, die ihn erwarten wird nach dem Grab. Das ist also ein Beweis dafür, dass der Mensch Yawm al-Qiyamah auferstehen wird oder dass der Mensch nur für kurze Zeit in seinem Grab bleiben wird, wie ein Besucher, der jemanden besuchen geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der dritten Ayah, keineswegs. Keineswegs heißt auf gar keinen Fall. Was ist auf gar keinen Fall? Was verneint Allah subhanahu wa ta'ala? Er will damit sagen, also die Tafsir-Gelehrten sagen, keineswegs ist der Weg, den ihr geht, ein gerader Weg. Keineswegs, auf gar keinen Fall. Der Weg, den ihr geht, das ist nicht der Weg, der mich erreicht. Das ist nicht der Weg, der meine Zufriedenheit, auf den meine Zufriedenheit erwartet. Allah sagte, ihr werdet es noch erfahren. Was werden wir noch erfahren? Wer wird das noch erfahren? Diejenigen Menschen, die in diesem Leben ihr Vermögen anhäufen und sich dadurch vom Gedenken Allahs und den Pflichten Allahs ablenken lassen, sie werden es noch erfahren. Was? Dass ihr falsch lagt mit dem Vermehren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um das zu betonen, abermals, keineswegs, der Weg, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schwört, es reicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon sagt, der Weg ist falsch. Und er schwört auch noch, um zu betonen, und er wiederholt es sogar zweimal, subhanahu wa ta'ala, dass der Weg, den diese Menschen gehen und sich ablenken lassen vom Jenseits, das ist nicht der Weg. Im Vergleich zu, ganz im Gegensatz zu Leuten wie Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, der dafür bekannt ist, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er sein gesamtes Vermögen hergegeben hat, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und ausgegeben hat, für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist diejenige Person, die auch sich etwas anhäuft und vermehrt, allerdings für ihr Leben nach dem Tod, weil sie für diese Person verstanden hat, dass dieses Leben endlich ist und schneller zu Ende sein kann, als man denkt, und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wann dieses Leben zu Ende sein wird. Und jemand, der sich konzentriert auf das, was nach dem Tod geschieht, das ist der vernünftige Mensch und das ist derjenige Mensch, der die größte Ernte absahnen wird. Allah sagt also zur Wiederholung abermals keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Wann werden wir es noch erfahren? Oder diese Menschen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die es vorher erfahren. Aber wann werden wir es noch erfahren? Und zwar, wenn wir die Gräber betreten, beziehungsweise danach. Allah sagte, keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Das Wissen der Gewissheit, also wenn ihr nur wüsstet, dass der Weg, den ihr geht, falsch ist. Das Wissen der Gewissheit gemeint ist, das Wissen, das in die Herzen gelangt. Und jeder von uns hat Informationen in seinem Kopf und er weiß etwas. Aber Wissen können reine Informationen sein. Die Frage ist, was für Auswirkungen dieses Wissen hat auf dich. Denn Wissen kann ja ein Argument für dich sein, aber Wissen kann auch ein Argument gegen dich sein. Insofern ist das Wissen der Gewissheit, das ist das Wissen, das dein Herz so berührt, dass du für dich keinen Unterschied mehr macht, ob du die Hölle und das Paradies vor dir siehst oder nicht. Du bist dir so sicher, dass das alles stimmt und wahr ist, dass dein Iman nicht mehr dadurch gestärkt würde, wenn du solche Sachen vor dir sehen würdest. Das ist das Wissen der Gewissheit. Also wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, muss man sinngemäß ergänzen, das steht nicht im Koran al-Karim drin, gemeint ist, würdet ihr das, was ihr tut, nicht tun. Allah sagte, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Gemeint ist damit, der gläubige Mensch als auch der ungläubige Mensch. Alle sie werden den Höllenbrand sehen, die Hölle, Al-Jahim, Jahannam, die Hölle, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat und die es bereits gibt. Allah subhanahu wa ta'ala wird dafür sorgen, dass jeder Mensch sie zu Gesicht bekommt. Was den Kafir angeht, was den Nicht-Muslim angeht, so wird er sie sehen, die Hölle, und er wird sie betreten. Der Gläubige hingegen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu gläubigen Menschen machen, sieht ihn, den Höllenbrand, und er sieht die Hölle, aber er wird davor errettet werden. Und es ist überliefert worden, dass die Hölle am jüngsten Tag, genauso wie das Paradies, wird nahe gerückt werden, wird geschoben werden, gezogen werden von den Engeln bis zu der Stelle, an der die Menschen sich befinden und sich versammelt sein werden. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns überliefert hat, werden am jüngsten Tag, die Hölle wird 70.000 Zügel haben. Zügel sind Dinge wie bei einem Pferd, wo man das Pferd damit zieht, wie 70.000 Seile, und an jedem Seil, hat der Prophet gesagt sallallahu alaihi wasallam, werden 70.000 Engel jeweils daran ziehen, damit sie diese Hölle näher zu den Menschen bringen werden. Und wenn man 70.000 mal 70.000 multipliziert, dann kommt eine Zahl raus von 4 Milliarden und 900 Millionen Engeln, die diese Hölle alleine tragen werden. Und ihr wisst, ein Engel, was für eine Größe er hat, was es wie beliefert worden ist über Jibril a.s. und über andere Engel, das ist eine unvorstellbare Größe. Und Allah alleine weiß, was er mit den Kuffar vorhat. Aber diese Größe, ist natürlich, um den Menschen Angst zu machen und ihnen klar zu machen, dass sie nichts sind im Vergleich zu dem, was Allah vorbereitet hat. Und auch, weil überliefert worden ist, dass der Kafir in der Hölle, genauso wie der Gläubige im Paradies, größer sein wird als in diesem Leben, was er gelebt hat. Der Gläubige, damit er sein Leben im Paradies noch besser genießt, und der Ungläubige, damit er in der Hölle noch mehr Schmerzen erfährt, als er eigentlich erfahren würde mit seinem Körper, den er in diesem Leben gehabt hat. Diese zwei Ayat übrigens als Nebenbemerkung, wenn man liest, da heißt es, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Diese beiden Ayat sollte man nicht zusammen verbinden beim Lesen. Das heißt, man sollte nicht sagen, كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Weil dann würde es sinngemäß bedeuten, keineswegs, wenn ihr es mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, würdet ihr den Höllenbrand sehen. Würde das bedeuten. Und das ist ja nicht damit gemeint. Sondern gemeint ist, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, dann würdet ihr nicht so handeln, wie ihr handelt. Und da kommt ein neuer Satz, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Und das ist einer der Beweise dafür, dass es sehr wichtig ist, dass die Wissenschaft des Tajweed, Wissenschaft der Koranlesung, wie man Koran liest, ihr wisst, die Wissenschaft des Tajweed besteht aus zwei Teilen, prinzipiell. Das eine ist, wie man die Buchstaben ausspricht, und das andere ist, wo beginnt man zu lesen und wo endet man beim Lesen. Das heißt, ich kann nicht anfangen zu lesen, wo ich will, und ich kann auch nicht stehen bleiben, wo ich will, beim Koranlesen. Weil dadurch kann ich die Bedeutungen teilweise grob verändern und brutal teilweise verändern, und deswegen ist es Tajweed-Wissenschaft eine sehr, sehr wichtige Wissenschaft, die man gerade als Talib Ilm, gerade als jemand, der seine Religion lernen will, nicht vernachlässigen darf, denn das ist Aib. Das ist also ein großer Mangel, wenn eine Person sich in der Tajweed-Wissenschaft überhaupt nicht auskennt. Gerade wenn es darum geht, wo bleibt man stehen beim Lesen, wo darf man nicht stehen bleiben. Natürlich, was dabei am meisten hilft, ist die arabische Sprache. Allah Azza wa Jalla sagte, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. In einer Qira'a von Ibn Amr und Kisai heißt es, لَتُرَوُنَّ الْجَحِيمِ. Dann würde ich die Ayah folgendermaßen übersetzen, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen, würde man sagen, euch wird ganz gewiss der Höllenbrand gezeigt werden. Beides sind Qira'at des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann in der Ayah 7, abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Noch eine Betonung, die Hölle ist etwas, was jeder Mensch mit seinen eigenen Augen erfahren wird. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Maryam hat er auch darauf hingewiesen, dass der Mensch zur Hölle gehen wird. Und wir wissen, dass jeder Mensch, außer die Kuffar, sie werden die Brücke über die Hölle überschreiten. Das heißt, es wird Yawm al-Qiyamah eine Brücke geben, nennt man As-Sirat. Und diese Brücke über der Hölle, sie wird, jeder Mensch wird sie beschreiten werden. Je nachdem, wie gut du gewesen bist, dementsprechend schnell wirst du diese Hölle überschreiten. Und derjenige, der viele Sünden gemacht hat, er wird langsam diese Brücke überschreiten. Und wer noch mehr Sünden gemacht hat, der wird vielleicht sogar kriechen. Und wer ganz schlimm war, von den Gläubigen, von den Muslimen, der wird sogar in diesem Moment in die Hölle fallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der, also das heißt, ihr werdet ihn, den Höllenbrand, mit dem Auge der Gewissheit sehen. Das heißt, ihr werdet ihn sehen und ihr werdet daran gar keinen Zweifel haben. Und dann wird euch jeder Zweifel vergehen. In diesem Leben, die Leute teilweise, sie sagen, ich glaube nicht an die Hölle. Aber in diesem Moment, wo jemand die Hölle mit eigenen Augen sehen wird, ihm wird der Unglaube vergehen und er wird plötzlich glauben. Wie heißt es? Nun, dann ist es natürlich zu spät, weil dann ist es keine Prüfung mehr für den Menschen und dann wird ihm dieser Iman, dieser Glaube, wird ihm dann nichts mehr nützen. Allah sagte in der letzten Ayah von Surat At-Takathur, hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Hierauf werdet ihr an jenem Tag, das ist der Tag der Auferstehung, oder der Tag, an dem wir den Höllenbrand sehen werden, das ist der Tag, an dem wir von Allah subhanahu wa ta'ala nach der Wonne gefragt werden. Die Wonne, An-Na'im, ist sinngemäß alles, was man in diesem Leben genossen hat. Sei es die eigene Gesundheit, oder die Freizeit, oder die Sicherheit, oder das Essen, oder das Trinken. Und manche im Tafsir sagen, gemeint ist alles, was dem Notwendigen, alles, was nicht notwendig war. Also notwendig ist das Essen, das Trinken zum Überleben und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und alles andere gilt als Wonne. Und Allahu A'lam, auf jeden Fall wird die Ayah ist allgemein und An-Na'im ist sozusagen jede Ni'mah, die du von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast. Und das ist sozusagen alles. Und deswegen, die Menschen sind am jüngsten Tag von zweierlei Art. Jeder von ihnen hat Ni'mah von Allah bekommen. Gunsterweisungen, Geschenke von Allah. Dinge, die Allah freiwillig gegeben hat, auf die du eigentlich gar kein Anrecht hast. Jeder Mensch wird gefragt werden. Die eine Gruppe von Menschen sind diejenigen, die gefragt werden und eingesehen und gestehen. Warum? Weil sie dankbar gewesen sind Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Das heißt, das Problem ist ja nicht, das Problem ist nicht, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala verwöhnt wird und Gunsterweisungen erhält, sondern die Frage ist, was macht man damit? Denn wir sind mit Gunsterweisungen von Allah subhanahu wa ta'ala überschüttet, von oben bis nach unten. Wir können gar nicht ohne Gunsterweisungen Allahs überleben, geht gar nicht. Und die Frage ist, was man damit macht. Die eine Gruppe von Menschen, sie sind diejenigen, die Allah Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit zeigt sich durch das, was man sagt. Man sagt, Alhamdulillah. Man sagt, Allah so gebet Allah. Man sagt, oh Allah, ich danke dir. Oder man tut dementsprechend handeln. Das heißt, wenn Allah einem etwas gegeben hat, dann macht man damit, was Allah von einem möchte. Gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn oder eine Tochter, dann sollst du diese Person genauso behandeln, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gerne hätte. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Geld, dann musst du deine Zakat dafür zahlen. Und wenn dich jemand Armes darum bittet, gibst du ihm etwas davon und so weiter und so fort. Das ist Dankbarkeit gegenüber der Ni'mah, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Die zweite Art von Menschen sind diejenigen, die keine Dankbarkeit zeigen. Und das sind diejenigen Menschen, die dafür zur Rechenschaft gezogen werden oder Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihnen, wenn sie Muslime gewesen sind. Je mehr man Yawm al-Qiyamah angehäuft hat an Dingen in diesem Leben, je mehr man in diesem Leben an weltlichen Dingen gehabt hat, desto mehr wird man Yawm al-Qiyamah gefragt werden. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass kein Mensch den Tag der Auferstehung verlassen wird, den Platz der Versammlung verlassen wird. Keiner wird dort wegkommen, im Paradies irgendwo hinkommen, bis er nicht bestimmte Fragen beantwortet hat. Und zu diesen Fragen gehört, woher hast du deinen Erwerb erworben und worin hast du es investiert? Jeder Euro, den du bekommen hast, wo hast du ihn her? Hast du ihn rechtmäßig oder unrechtmäßig bekommen? Und dann, was hast du damit gemacht? Was hast du damit gemacht? Und logischerweise eine Person, die 1 Million hat, ist nicht wie eine Person, die 2 Millionen hat. Und nicht eine Person, die 1000 hat. Deswegen heißt es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die armen Menschen das Paradies um einen halben Tag vor den reichen Menschen betreten werden. Und ein halber Tag natürlich am Qiyama sind 500 Jahre. Weil ein Tag hat Allah gesagt, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Das heißt, er sagte, ein Tag bei deinem Herrn ist so wie 1000 Jahre von den Jahren, wie ihr zählt. Okay? Und das deswegen der arme Mensch, natürlich hat weniger zu verantworten. Al-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu ta'ala anhu, er sagte, und damit wir die Sache mit der Wonne besser verstehen. لما أشيت اسم أفغابش لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون الزبير رضي الله تعالى عنه sagte als die Eier herabgesandt worden ist hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden sagte er zum Propheten صلى الله عليه وسلم nach welcher Wonne sollen wir gefragt werden o Gesandter Allahs Wir haben nur Wasser und Datteln. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das kommt noch. Das kommt. Und das wäre dieser Hadith ist eine Verstärkung für diejenige Ansicht unter den Ulama, die sagen, dass man gefragt wird nach allem Nicht-Notwendigen. Weil was ohne Wasser und Datteln, du kannst nicht überleben. Irgendwas brauchst du, irgendwas musst du ja zu dir nehmen. Ja, das ist Notwendigkeit. Aber alles darüber hinaus, außer Wasser und Datteln. Was kann man außer Wasser und Datteln noch zu sich nehmen? Brot, Tomaten, Obst, um das also abzuhandeln, Gemüse, alles sozusagen, brauchen wir diese Sachen brauchen wir alle nicht, sondern es reicht vollkommen aus, wenn wir mit Wasser und Datteln eigentlich überleben. Und in einer anderen Überlieferung, diese Überlieferung ist in Ibn Majah überliefert worden, der Hadith ist Hassan, Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala, und er gehört zu den Ansar, er sagte, Ja'ana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallama, wa Abu Bakr, wa Umar, fa'at'amnahum rutaban, wa saqaynahum minal ma' faqala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, hadha minal na'im alladhi tus'aluna anhu. Jabir Abdullah sagte, wir haben einmal folgende Leute zu Gast gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Umar. Das sind die besten Gäste, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Dann haben wir ihnen Datteln zu essen gegeben. Rutab ist eine bestimmte Stadienform von Datteln. Okay? Aber sagen wir mal einfach Datteln. Wir haben ihnen Datteln zu essen gegeben und Wasser zu trinken gegeben. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das gehört zur Wonne, über die ihr gefragt werden werdet. Das gehört zur Wonne, über die ihr gefragt werden werdet. Also dieser Hadith weist darauf hin, dass man sehr wohl gefragt werden wird, nach so einfachen, simplen Sachen. Wie kann man diese Hadithe miteinander vereinen? Es gibt Überlieferungen, wo verdeutlicht wird, dass Wasser ist nicht gleich Wasser. Und Datteln sind nicht gleich Datteln. Datteln wissen wir, es gibt verschiedene Arten von Datteln. Es gibt teure, es gibt billige. Es gibt die welche, die gut schmecken, es gibt welche, die nicht so gut schmecken. Und das Wasser genauso. Wenn das Wasser kalt war, genießt du es zusätzlich. Obwohl du brauchst kein kaltes Wasser, um zu überleben. Es reicht, wenn du Zimmertemperatur Wasser hast. Das heißt, warum kühl, extra gekühlt, auch wenn es heiß ist, brauchst du nicht dringend. All dies gehört zur Wonne, zu einem Na'im, nach der man gefragt werden wird. Und deswegen sagte der Prophet, in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسدك ونروك من الماء البارد Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste, wonach der Sklave, der Diener, der Mensch, damit gemeint, das erste, wonach der Mensch يوم القيامة gefragt werden wird, von der Wonne, das von dem, was er genossen hat in diesem Leben, ist folgendes. Es wird zu ihm gesagt werden, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen zu ihm, haben wir dir keinen gesunden Körper gegeben? Und haben wir dir nicht kaltes Wasser zu trinken gegeben? Und der gesunde Körper, das ist, liebe Geschwister, ein Ausdruck für Allahu a'lam, wie viele Ni'mah dahinter stecken, hinter einem gesunden Körper. Und manchmal unser einer fühlt sich halt etwas Besonderes, weil er zum Beispiel in die Moschee gekommen ist, okay, weil wir jetzt gerade in der Moschee sind, ja, oder weil er zu einem Unterricht gekommen ist, weil wir natürlich gerade beim Unterricht sind, ja, oder weil er Koran liest oder irgendwas, sag ich, Alhamdulillah, ich lese Tafsir und lerne, weiß nicht was, in Wirklichkeit, wenn du mal überlegst und in dir gehst und ganz ehrlich zu dir selbst bist, wie viele Geschenke und Gunsterweisungen und Wohltaten deines Herrn brauchtest du, damit du diese eine Sache überhaupt machen konntest. Ja? Wenn unser einer nur krank ist, bleibt er schon zu Hause und kommt nicht mehr in die Moschee. Ja? Das ist nur eine Sache. Du kannst immer noch laufen, immer noch gehen, du kannst immer noch sehen, du kannst alles machen. Wenn unser einer irgendeine Beschwerde hat, wird er schon davon absehen, bestimmte gute Sachen zu machen. Wenn er zum Beispiel Schmerzen hat in seinem Knie, betet er schon im Sitzen. Wenn er, Magenprobleme hat, dann fastet er nicht mehr. Und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Geschwister, alles, was du machst, ist abhängig davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Erfolg verleiht, Tawfiq gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Gesundheit gibt und die Zeit gibt und dir die Kraft gibt, dass du das überhaupt umsetzen kannst. Der letzte Hadith, den ich erwähnt habe, ist ein Sahih, Al-Jami' Al-Saghir, überliefert worden. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.